In der Demokratischen Volksrepublik Korea werden große Erfolge in der wissenschaftlich-technischen Forschung erzielt. Im Vereinigten Chemiewerk Sunchon wurde ein Roheisenerzeugungsprozess durch Schmelzreduktion mittels des senkrechten Schmelzofens mit Sauerstoffblasverfahren hergestellt, mit dem man ohne Nutzung von Koks mit den einheimischen Rohstoffen das hochqualitative Roheisen produzieren kann. So wird in diesem Werk die Produktion des flüssigen Eisens normalisiert. In der Kim Il-sung-Universität wurde ein Chairmet-Schneidwerkzeug entwickelt, dessen Lebensdauer im Vergleich mit dem Hartmetall-Schneidwerkzeug 2- bis 3-fach länger ist, dessen technische Kennziffern Weltniveau sind und dessen Produktionskosten nur 30-50% des Hartmetall-Schneidwerkzeuges sind. Die Uni führte ferner eine neue Technik für Wasserklärung mittels des ökologischen Schwimmers ein. Wenn man auf 25-30% der Oberfläche des Flusses Potonggang diese ökologischen Schwimmer einrichtet und darauf den Reis oder die Blumen anpflanzt, kann man mindestens 95% des Wassers des Flusses Potonggang abklären. Dem Institut für Automatisierung des Eisenbahnwesens gelang die Herstellung des Ersatztransformators für Motorgenerator des gegenwärtigen U-Bahn-Zuges. Die Glasfabrik für Freundschaft Daean stellte einen Produktionsprozess für Hollglas-Plastikfenster fertig, der zur Errichtung des grünen Gebäudes und energiesparenden Gebäudes beitragen wird. Das Sportministerium entwickelte verschiedene nützliche Programme, Sportgeräte und entspannende und nährstoffreiche Lebensmittel, die die Leistungen der Sportler wissenschaftlich und technisch gewährleisten.